Die historische Wahrheit lautet: Unter dem französischen Nationalpapst Johann wurde nicht nur innerhalb der Kirchenchristen Frankreichs, sondern ebenso in Italien, Deutschland, England und so weiter ein religiöses Hauptproblem des Jahrhunderts brennend. Und zwar gab aktuelle Veranlassung hierzu die bei vielen Christen sehr befremdende Entwicklung der Ansprüche und Befugnisse seitens der französischen Nationalhierarchie. Dies die Christenheit damals so stark erregende Problem betraf die Stellung der Priesterschaft zu den weltlichen und in Sonderheit den politischen Dingen, wobei die sogenannte Armutsfrage nur eine gewisse Nebenrolle spielte. Einfluss des Priestertums auch auf weltlich-politische Dinge, das war die alle Geister bewegende Frage. Alle Spannungen und Kämpfe der Zeit Ludwigs des Bayern strahlen von diesem Problem aus. Und König Ludwig selbst kämpfte und starb als der härteste Gegner der Weltlichkeit des Klerus. Des deutschen Königs Forderung an die Priester lautete in Übereinstimmung mit dem Defensor Pacis, dass sie arm, machtlos und duldsam ihr einziges Ziel darin sähen, durch geistige Mittel auf die Sittlichkeit der Menschen einzuwirken. Ludwig der Bayer trat mit seiner Forderung als der erbittertste Gegner auch des französischen Nationalpapstes auf. Sahen doch Johann von Avignon und die Mehrheit seines Klerus gerade in der Erringung immer größerer weltlicher Befugnisse das allerwirksamste Mittel, ihrem Nationaldogma die so notwendige äußerliche Autorität zu sichern, sowie die Anerkennung als Universaldogma über Frankreichs Grenzen hinaus vorwärts zu treiben. In Deutschland und Italien hatte das französische Streben innerhalb der Priesterschaft der einzelnen Regionalkirchen teilweise ein lebhaftes Echo und eifrige Nachahmung gefunden. Auch in Deutschland und Italien suchten gewisse Priesterkreise Einfluss im weltlich-politischen Raum zu gewinnen. Dem im Interesse des geistlich zu verkündenden Evangeliums entgegenzutreten, sah Ludwig als seine Aufgabe an. Es ist nun gar nicht verwunderlich, dass diese Bewegung gegen die Weltlichkeit des Klerus auch in der französischen Nationalkirche aufflammte. Hier an Ort und Stelle des stärksten Einbruchs der Priester in die Befugnisse der Welt und des Staates taten sich naturgemäß vielen Laien und auch manchen Mitgliedern des Klerus selbst ganz besonders die Augen über die Folgen solcher Übergriffe der Kirche auf, die mit der Seelenreligion Christi wenig oder gar nichts zu vereinbaren waren. Zumal ausländischen Beobachtern im Zentralpunkt der französischen Nationalkirche in der Universität Paris musste der Widerspruch zwischen dem nach weltlicher Macht strebenden Priester und dem weltabgewandten armen Christus fühlbar werden. Der Hauptkirchenstürmer jener Tage, Wilhelm von Ockham, der Magister der Pariser Universität, war Engländer. Und der andere große Opponent des französischen Papsttums, der gleichfalls zu Paris lehrende Marsilius, stammte aus Italien, aus Padua. Die Revolte dieser Männer beweist, dass in der Pariser Dogmenzentrale unter den Theologen bezüglich des Aussehens der angestrebten Universalkirche der Zukunft und der den Klerikern zu übertragenden Befugnisse durchaus nicht jederzeit volle Einigkeit herrschte. Man könnte hier schon vorweg berichten, dass Marsilius und Ockham und andere Rebellen bald genötigt wurden, ihr Heil in der Flucht aus Frankreich zu suchen. Um auch darauf noch hinzuweisen, in den außerfranzösischen Ländern nahm, wie die kommenden Ereignisse lehren, die aufkommende Reaktion gegen die angemaßten Rechte der Priesterschaft sehr scharfe Form an. So wurden nun bald in Deutschland und Italien sogar von gläubigen Kirchenchristen gegen die Institution Kirche als autoritäre äußerliche Heilanstalt Bedenken ausgesprochen und Ockham und Marsilius sind eben das Sprachrohr dieser revoltierenden kirchlichen Kreise. Ein starker Rückschlag zum freien Christentum ohne sichtbare Zwangskirche und autoritäres Priestertum ist überhaupt auch innerhalb der Kirchenchristen das charakteristische Merkmal der entbrennenden Kämpfe in Italien und Deutschland. Wir kehren nunmehr zu den Appellationen Ludwigs des Bayern zurück und erinnern uns, dass der König in einer dieser antipäpstlichen Erklärungen Johann von Avignon einen Ketzer schalt. In der Appellation erklärt der König auch, warum er sich hierzu berechtigt glaubt. Weil Papst Johann den evangelischen Satz von der absoluten Armut Christi, den die rebellischen Minoriten vertraten, verdammt habe. Sicher hat Ludwig sowohl Johann von Avignon als auch dessen Nachfolger in aller Öffentlichkeit für Ketzer erklärt, denn sein ganzer Lebenskampf war ja gegen die Ketzerei der Weltlichkeit des französischen Papsttums als Abfall vom Evangelium gerichtet. Aber wie wir soeben gesehen haben, kann der deutsche König zu seinen dogmatischen Angriffen nicht von römisch-katholischen Ordensmitgliedern, Minoriten, gedrängt worden sein, weil es damals Orden der Universalkirche noch nicht gab. Auch Ockham ist daher nicht Franziskanerordensmann gewesen. Die überlieferten Appellationen müssen also schon aus axiomatischen Gründen verfälscht oder besser ganz erdichtet sein. Sehen wir zu, ob diese Erdichtung der königlichen Kundgebungen noch im Besonderen bestätigt werden kann.